Herzlich willkommen zur 17. Folge des Packers Talk Germany. Nach dem Spiel gegen die Patriots und vor dem Spiel gegen die Dolphins. Ich, der Max, bin heute alleine für den Podcast zuständig und ich würde am liebsten einfach mal anfangen mit dem Spiel gegen die Patriots. Die Packers haben mit 17-31 gegen die Patriots verloren, haben gespielt im Gillette Stadium in Foxborough und haben dabei ihre üblichen Probleme gezeigt. Offensiv war das Ganze kein wirkliches Feuerwerk. Aaron Jones hat bei 14 Versuchen, er hat immerhin mal fast 15 Laufversuche bekommen. Ich fordere ja jede Woche immer mindestens 15 bis 20. Er hat jetzt mal 14 bekommen, hat daraus 75 Yards gemacht, was ein Durchschnitt von 5,4 Yards ist. Keinen Touchdown gemacht. Jamal Williams hat 7 Versuche bekommen für 34 Yards, was auch ein sehr ordentlicher Durchschnitt von 4,9 Yards ist. Und Aaron Rodgers hat bei 43 Versuchen 24 an Mann gebracht, also ein bisschen mehr als die Hälfte, und dabei für 259 Yards geworfen und 2 Touchdowns, was einem Passer-Rating von 89,2 entspricht. Schauen wir uns auf der anderen Seite an. Zunächst mal Rushing und Passing. Der Carrell Patterson hat bei 11 Versuchen für 61 Yards gelaufen und einen Touchdown. James White bei 12 Versuchen für 31 Yards und 2 Touchdowns. Insgesamt war also das Patriots-Rushing-Spiel weniger effektiv als das der Packers, hat aber 3 Rushing-Touchdowns zustande gebracht, im Gegensatz zu 0 bei den Packers. Tom Brady hat 22 von 35 für 294 Yards an Mann gebracht, das heißt etwas mehr als Aaron Rodgers bei weniger Versuchen. Für einen Touchdown keine Interception. Für ein Passer-Rating von 99 und Julian Edelman hat sich auch ins Passer-Rating oder in die Passing-Statistics eingetragen mit seinem Trick-Play, wo er einen 37-Yard-Pass geworfen hat. Das Ganze gibt übrigens als Fun-Fact ein Passer-Rating von 118,8. Receiving hat sich Devontae Adams mal wieder ordentlich präsentiert. Er wurde aber, man muss es ehrlich sagen, die ganze Zeit von 2 Spielern zugestellt. Hat 6 von 9 Bällen gefangen. Er wurde nur 9-mal angeworfen, was ich ein bisschen wenig finde persönlich. Hat daraus 40 Yards gemacht und einen Touchdown. Jimmy Graham wurde endlich mal mehr beachtet, einfach dadurch, dass das Hauptaugenmerk der Patriots Secondary auf Devontae Adams lag, hat sich Jimmy Graham hervorspielen können, hat 4 von 6 Bällen gefangen für 55 Yards insgesamt, das ist ein Durchschnitt von fast 14 Yards und ein Touchdown. Und wir haben einen Rookie, der sich zum zweiten Mal in dieser Saison für ein 100-Yard-Spiel qualifizieren konnte bei 3 Receptions für 101 Yards, was einen Durchschnitt von sensationellen 33,7 Yards macht. Einer davon war eben ein 51 Yards Pass, hat keinen Touchdown erzielt. Bei den Patriots hat James White für 72 Yards gefangen und Julian Edelman für 71. Aber einer, der sich besonders hervorgetan hat, war Josh Gordon. Neu bei den Patriots seit 2 Spielen, glaube ich. Hat 130 Yards und einen Touchdown erzielt bei 5 Catches von 9 Targets, was eine sensationelle Leistung ist. Insgesamt also auch hier die Patriots ein bisschen vorne. Was die Total Yards angeht, von 331 zu 259, aber die Packers haben einen Touchdown mehr geworfen, durch die Luft zustande gebracht. Was natürlich auch noch eine Statistik ist, ist immer dieses Turnover-Battle. Das heißt, wer wirft mehr Interceptions, beziehungsweise wer bekommt mehr Fumbles vom Gegner oder gibt mehr Fumbles ab. Und da war es so, dass Aaron Rodgers einen Fumble produziert hat, der war aber nicht relevant, weil der ist dann nämlich 2 Meter weiter außer out of bounds gekullert. Der spielentscheidende Fumble war Aaron Jones, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber mit dieser Szene beim Stand von 17-17 beim ersten Spielzug im vierten Quarter hat er quasi das Spiel entschieden, weil die Patriots im Gegenzug direkt den Touchdown gemacht haben und die Packers dann es nicht mehr zustande gebracht haben, selber einen Touchdown zu produzieren und dann sich am Ende nochmal einen von den Patriots gefangen haben zu diesem Endergebnis von eben 31-17 für die Patriots. Was man natürlich jetzt viel interessanter ist anzugucken, wie war das Quarterback-Battle? Also, meiner Meinung nach hat Tom Brady gespielt wie immer und Aaron Rodgers hat gespielt wie diese Saison so oft. Tom Brady versteht sehr gut, kurze Pässe an den Mann zu bringen. Er versteht es auch sehr gut, ab und zu mal eine lange Bombe rauszuhauen, die dann seinen Receiver findet und zu einem großen Yards-Gewinn führt. das ist nicht so ganz das Spiel von Aaron Rodgers, der öfter mal probiert, lange Pässe an den Mann zu bringen. Muss er auch öfter, weil die Packers viel öfter Dritter und Lang, Zweiter und Lang haben als die Patriots, die mit ihrem Running Game den Packers doch schon sehr zugesetzt haben. Aber der große Unterschied war Bill Belichick. Der hat es meisterhaft verstanden, seine Offense, vor allem seine Offense, Tempowechsel anzubringen. Das hat, wie man im ersten Drive schon gesehen hat, hat es den Packers arg wehgetan. Die Patriots haben mal schnell gemacht, dann haben sie sich viel Zeit gelassen, dann haben sie plötzlich 3-4 Plays sofort an die Line of Scrimmage gegangen, wieder geworfen, nächstes Play. Sie haben dann teilweise ihre Trick-Plays, also ihre Trickspielzüge auch in diesem Tempo ausgepackt. Die Packers waren laut, ich weiß nicht genau, irgendeinem Defense-Spieler theoretisch darauf vorbereitet. Sie haben dies in der Woche mit dem Defensive Coordinator Mike Pettine haben sie die Trickspielzüge sogar geübt. Aber sie haben es nicht auf die Reihe gekriegt, obwohl sie wussten, was auf sie zukam, haben sie es nicht hingekriegt, die gegen die Patriots zum Beispiel den einen Flea-Flicker oder den Pass von Edelman irgendwie zu verteidigen. Die haben jeweils zu großen Raumgewinnen geführt für die Patriots. Und generell hat man gesehen, dass offensiv, vor allem offensiv, die Patriots vom Coaching her, vom Scheme her, viel einfallsreicher waren, viel individueller auf ihre Stärken zugeschnitten. Und bei den Packers sah das schon ganz ein bisschen langweiliger aus. Was man allerdings sagen muss, das ist ein Scheme, was für die letzten Jahre oder die Spielart, wie die Packers spielen, ist eine Spielart, die bei den Packers in den letzten Jahren eigentlich ganz gut funktioniert hat. Allerdings muss man auch sagen, dass es dieses Jahr wirklich nicht gut funktioniert und Mike McCarthy momentan nicht in der Lage scheint, kreative Spielzüge sich zu überlegen und Aaron Rodgers vor allem gerade auch nicht gut aussieht, wenn es darum geht, sich außerhalb von der Pocket zu bewegen und es gefällt ihm auch nicht so, einfach in der Pocket stehen zu bleiben und seinen freien Receiver zu suchen und dann dorthin zu werfen. Entweder er bricht verzweifelt aus und er wirft den Ball, er ist der Quarterback, der den Ball am häufigsten fortwirft in der NFL, also einfach zur Seitenlinie raus oder so weit überworfen, dass keiner hinkommt. Und das ist ein Problem, was die Packers angehen müssen, was Bill Belichick, der wurde, da gab es dieses Mikrofon quasi, wo aus der Entfernung ihm hingehalten wurde, gab es ein Video von der NFL, die das veröffentlicht haben, wo Bill Belichick zu seinen Spielern dreimal sagt, dass es sehr gut ist, wie sie also die Edge setzen, das heißt also, dass sie quasi einen Quarterback in der Pocket halten und ihn nicht rauslaufen lassen. Die Patriots haben nicht so oft, selten geblitzt gegen die Packers. Sie haben aber dafür gesorgt, dass Aaron Rodgers aus der Pocket werfen muss. Und das haben sie schlau gemacht, weil letzte Woche gab es auch eine Statistik von NBC, die gezeigt haben, dass NBC oder ESPN, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall ist Aaron Rodgers diese Saison der beste Quarterback gegen den Blitz. Das heißt, er macht am meisten daraus. Das ist auch eine typische Art von Aaron Rodgers, wenn er unter Druck gesetzt wird, blitzschnell schlaue Entscheidungen zu treffen. Das kann er sehr gut. Was jetzt allerdings das Problem ist, seine Offensive Line, vor allem Byron Bell zum Beispiel, die haben sich nicht so gut, sind gerade nicht so gut in der Lage, den Druck von ihm fernzuhalten. Das heißt, er kann gerade auch nicht die Plays verlängern, weil er in der Pocket gehalten wird. Und die Pocket kollabiert dann einfach irgendwann. Das heißt, er hat einfach generell nicht so viel Zeit. Für zum Beispiel Teams wie die Patriots oder so wäre das kein Problem. Die packen einfach ein paar geniale Screens aus und dann geht's ab durch die Mitte beziehungsweise ab an der Seite und die Seitenlinie runter. Die Packers sind dazu momentan nicht in der Lage. Das ist also einerseits eine Mischung daraus, dass Aaron Rodgers nicht so fit erscheint, obwohl seine Kniebrace, also sein Umschlag da, seine Knieunterstützung weg ist, ist er momentan nicht in der Lage, sich wirklich frei zu bewegen. Und die Teams machen das ganz geschickt, indem sie ihn in der Pocket halten und die Wide Receivers sind gerade auch momentan nicht unbedingt immer in der Lage, sich frei zu laufen. Deswegen wirft Aaron Rodgers einen Ball, muss er den Ball oft wegwerfen, weil einfach er keine Zeit mehr hat, die Pocket kollabiert und er dann entweder einen Sack hinnehmen müsste oder eben, wie er es macht, den Ball wegwirft. Das Ganze ist ein Problem, ein sehr großes offensives Problem und dadurch sieht die Offense auch ziemlich eintönig aus und sie sieht eintönig aus. Und das macht das Ganze natürlich nicht leichter, Es ist jetzt allerdings dringend an der Zeit, dass sich der Edgar Bennett, also unser Offensive Coordinator, und der Mike McCarthy, unser Head Coach, zusammensetzen und sich da mal ganz schnell an die eigene Nase fassen und überlegen, was können wir machen, damit wir diese Spiele, die jetzt anstehen, gewinnen können. Denn die Packers müssen die nächsten Spiele gewinnen. Zum Schluss wollte ich zu dem Spiel noch sagen, die Patriots haben verdient gewonnen. Die Packers haben gut mitgehalten bis ins letzte Quarter. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich während dem Spielen immer nur Angst davor hatte, dass die Patriots jetzt in Führung gehen und wir nicht mehr hinterherkommen. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir jetzt in Führung gehen können und den Patriots davon ziehen können. Das heißt, auch wenn es so war, dass die Patriots die ganze Zeit quasi im Gleichstand mit uns waren von den Punkten her, hatte ich doch, zumindest ich persönlich, ich weiß nicht, wie das anderen geht, die das Spiel geschaut haben, aber ich hatte das Gefühl, dass die Patriots immer die Kontrolle über das Spiel hatten. Und mich hat es auch wenig gewundert am Ende, dass die Patriots davongezogen sind. Der Fumble von Aaron Jones war unglücklich, aber ich würde nicht sagen, dass der spielentscheidend war, auch wenn das letztendlich war, aber ich glaube nicht, dass die Packers sonst gewonnen hätten, hätte es den Fumble nicht gegeben. Am Ende hat er natürlich dafür gesorgt, dass die Patriots den Touchdown erzielen können, dass die Packers unter Druck kommen, es nicht schaffen, selber einen Touchdown zu werfen und punten müssen und dadurch das Spiel verloren haben. Ich glaube aber nicht, dass die Patriots das Spiel hätten gewinnen können. Kommen wir mal zum nächsten Thema, und zwar den Verpflichtungen. Da sieht es folgendermaßen aus: Die Packers haben den Panther Drew Kaser, der früher bei den Chargers gespielt hat, wieder entlassen. Die Packers hatten ihn ja nur deswegen verpflichtet, damit Justin Vogel, unser eigentlicher Panther, einen Ersatz hat, falls er Vater wird. Das ist jetzt diese Woche übrigens geschehen. Ich glaube, gestern ist er Vater geworden. Aber die Packers wussten das schon vorher und haben ihn am Montag gleich wieder entlassen, den Drew Kaser. Der hat sich für die Möglichkeit bedankt, mal wieder auf einem NFL-Roster gewesen zu sein und da Hallo sagen zu können. Und Justin Vogel hat sich natürlich auch sehr darüber bedankt, dass die Packers ihm ein Flugzeug zur Verfügung gestellt haben, womit er von New England heimfliegen hätte können, wenn es nötig gewesen worden wäre. Weiterhin waren die Packers aktiv, und zwar haben sie einen Safety sich geholt, und zwar Ibrahim Campbell von den New York Jets. Der wurde dort diese Saison aufgenommen. Mal kurz etwas zu ihm. Er wurde 92 geboren, ist 1,80 groß, 95 Kilo schwer, wurde im Draft 2015 in der vierten Runde gepickt, und zwar von den Cleveland Browns. Da hat er dann einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben, logischerweise für 2,8 Millionen, und hat dann 8 Spiele gestartet 2016. 2017 hat er auch wieder 8 Spiele gespielt, Entschuldigung. Und 2017 hat er 2 gestartet von diesen 8 und wurde dann auf die IR-Liste gesetzt am 9. November. Da wurde er mit einem Injury-Settlement dann eine Woche später entlassen. Dann wurde er aufgenommen 2017 im Dezember von den Houston Texans. Da wurde dann auch ins aktive Roster befördert vom Practice Squad, von dem er eigentlich aufgenommen worden war. Dann wurde ein Jahr später, also Anfang 2018, bei den Final Cuts wurde er entlassen. Dann haben ihn die Cowboys aufgenommen und am 2. September dieses Jahr und am 9. Oktober wieder entlassen. Dann haben ihn die Jets zu sich geholt am 24. Oktober, also 2,5 Wochen später, und wurde dann am 2. November entlassen, woraufhin wir ihn zu uns geholt haben. Ist natürlich verständlich, denn einen Tag später, also einerseits natürlich wegen H. Clinton Dix, fehlt uns ein Safety, andererseits haben wir einen Tag später nochmal ein paar Veränderungen vorgenommen an unserem Roster, beziehungsweise nicht wir, sondern Brian Gutekunst, der mal zeigt, dass man auch als während der Saison aktiv sein kann und mehr machen kann, als sich in irgendwelchen Tapes von Quarterbacks von drittklassigen Unis zu vergraben. Auf jeden Fall musste Geronimo Allison, der Wide Receiver, der nominell zu Beginn der Saison dritte Wide Receiver nach Adams und Cobb, auf Injured Reserve gesetzt werden. Gleichzeitig wurde der Safety Jermaine Whitehead, der im Spiel gegen die Patriots eine Ejection gekriegt hat, nachdem er sich von einem Patriots Offense-Spieler, einem O-Liner, hat provozieren lassen. Hat er sich rumgedreht, hat er mit der flachen Hand an den Helm geschlagen. Was das genau bringen soll, weiß ich übrigens nicht. Der Typ hat einen Helm auf. Ich glaube kaum, dass der jetzt dadurch verletzt werden kann, da tut Cristiano selber weh. Auf jeden Fall ist natürlich, kannst du irgendwie einfach andere Leute schlagen, im Fußball wird man dafür auch eine rote Karte kriegen. Im Spiel wurde er entlassen und Brian Gutekunst hat gesagt, okay, du hast die ganze, also vermute ich zumindest, er hat gesagt, okay, du hast die ganze Saison nicht so gut gespielt und jetzt dir den absolut letzten Fehltritt geleistet, das war's, da ist die Tür. Dann wurde Jermaine Whitehead entlassen und dann wurde Cornerback Will Redmond, also auch mal als Ersatz quasi ein Defensive Back, vom Practice Squad ins aktive Roster befördert und Linebacker Brady Sheldon ins Practice Squad. Schauen wir uns jetzt nochmal schnell den Injury Report an, halber, der damit zunächst wir das der Packers auch haben. Kendrell Bryce, der Safety, hat mit einer Knieverletzung, hat er nur limited trainiert, genauso wie Brian Bulaga und Blake Martinez, der mit seiner Knöchelverletzung kurz draußen war, während im Spiel wieder reingekommen ist und das Adrenalin offensichtlich geholfen hat währenddessen, aber jetzt tut es wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr weh. Randall Cobb hat voll trainiert mit seiner Hamstring-Verletzung. Kevin King, der auch eine Hamstring-Verletzung hat, hat nicht trainiert. Jimmy Graham, unser Tight End, hat eine Knieverletzung und auch nicht trainiert. Wie sich das die Woche über entwickelt, müssen wir natürlich noch sehen. Bei Kevin King ist es wohl laut Aaron Nagler sehr wahrscheinlich, dass er nicht spielen wird. Nick Perry, der Linebacker, hat voll trainiert und Aaron Rodgers hat heute auch voll trainiert, beziehungsweise gestern am Mittwoch. Bei den Dolphins ist der Injury Report, sagen wir mal, sehr lang. Danny Amendola, der Wide Receiver, hat nicht trainiert. Stephon Anthony, der Outside Linebacker, hat trainiert, steht aber auch drauf. Ich mache jetzt, glaube ich, der Kürze halber nur noch die, die nicht voll trainiert haben. Das ist einmal der Wide Receiver Jakeem Grant. Dann Charles Harris, der Defensive End, der hat was an der Wade, hat gar nicht trainiert. Jawoon James, ein Tackle, hat teilweise trainiert. Rashard Jones, der Free Safety, der hat voll trainiert. Ted Larsen hat auch nur teilweise trainiert. Machen wir mal weiter mit Kenny Stills, Wide Receiver, der hat auch nur teilweise trainiert. Ryan Tannehill mit seiner Schulterverletzung hat auch nur teilweise trainiert. Der Offensive Tackle Laramie Tunsil hat teilweise trainiert und Cameron Wake, der Defensive End, hat nicht trainiert. Außerdem stehen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute drauf zusätzlich, die mittrainiert haben, aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen auf dem Injury Report draufstehen. Und um dann weiterzumachen mit dem letzten Thema des Tages, es wird heute eine etwas kürzere Folge. Ich möchte vorausschauen auf das Spiel gegen die Miami Dolphins. Es ist für die Packers, sagen wir mal, mehr Must-Win als gegen die Dolphins geht nicht. Das ist, wenn die Packers irgendwie noch in die Playoffs kommen wollen, wozu sie laut NFL.com, die haben so ein Video heute released, wo sie den Packers eine 61%ige Chance geben, es in die Playoffs zu schaffen, also mehr als die Hälfte, was erstaunlich ist. Auf jeden Fall, wenn die Packers es irgendwie in die Playoffs schaffen wollen, dann müssen sie gegen die Dolphins gewinnen und sie müssen gegen die Dolphins so gewinnen, dass es ein überzeugender Sieg ist. Generell schauen wir uns mal noch kurz die nächsten Gegner an, bevor ich das Spiel von den Jets gegen die Dolphins bespreche. Die Packers spielen jetzt noch gegen die Dolphins, gegen die Seahawks, gegen die Cardinals, gegen die Jets und gegen die Lions. Und die Spiele sollten gewinnen. Gegen die Dolphins, gegen die Cardinals, gegen die Jets und gegen die Lions müssen sie gewinnen. Gegen die Seahawks sollten sie gewinnen, obwohl die ehrlich gesagt auch jetzt wieder ein bisschen stärker sind. Gegen die Dolphins, haben einen besseren Rekord als die Packers, nämlich genau umgedreht, also ohne das Unentschieden eben ein 5-4. Aber das soll jetzt nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass sie mit Brock Osweiler als Quarterback, der ja momentan der Starting Quarterback ist, weil Ryan Tannehill schon seit mehreren Wochen verletzt ist mit einer Schulterverletzung, sollten sie trotzdem in der Lage sein, die Dolphins zu schlagen. Die haben nämlich auch gegen die Jets letzte Woche eine wahnsinnig gute Figur gemacht. Sie haben offensiv immerhin 6 Punkte zustande gebracht, haben wegen einem Pick-6 13-6 gewonnen gegen die Jets. Schaut man sich mal die Statistiken an, dann kommt man auf überragende 64 Rushing Yards von den Dolphins, davon 53 von Frank Gore. Und wir kommen auf ein Quarterback-Rating von 78 von Brock Osweiler, der immerhin für, Achtung, haltet euch fest, 139 Yards geworfen hat. Das ist, also selbst Sam Darnold, der verloren hat und keinen Touchdown geworfen hat, hat 229, also fast 100 Yards mehr geworfen. Schauen wir uns das Ganze noch an. Die Man muss ehrlich sagen, sie haben nicht wegen ihrer Offense gewonnen, die Miami Dolphins. Sie haben 168 Total Net Yards geschafft und mit 55 Offensive Plays, was einem Durchschnitt pro offensiven Spielzug von 3,1 Yards entspricht. 3,1 Yards, das bedeutet 3,1 mal 3, sind wir noch unter 10 Yards. Das heißt, im Durchschnitt haben sie es nicht geschafft, einen First Down zu erzielen. Das ist also granatenmäßig schlecht. Schaut man sich nochmal ganz kurz das Drive-Chart an, dann sieht man, sie haben gepuntet nach dem ersten Drive, sie haben gepuntet nach dem zweiten Drive, sie haben gepuntet nach dem dritten Drive und dann haben sie ein Field Goal erzielt, dann haben sie gepuntet, dann haben sie ein Field Goal erzielt, dann war Halbzeit. Nach der Halbzeit haben sie gepuntet und dann war das Ende vom Spiel. Also es trifft ziemlich genau zu mit diesen 3,1 Yards. Sie haben es nicht geschafft, viele First Downs zu erreichen. Das waren immerhin ganze 7 in dem Spiel. Die Jets haben mehr als doppelt so viele geschafft, nämlich 15. Eine Third Down Efficiency von 3 von 16, das entspricht 19%, ist nicht nur unterirdisch, das ist viel schlechter geht's nicht. Das heißt, wir brauchen offensiv nicht allzu viel zu befürchten. Brock Osweiler wurde darüber hinaus noch 4-mal gesackt für einen Yardverlust von 35 Yards. Und ich denke, wenn Mike Pettin sich da anstrengt und ein bisschen was zusammenschemt, dass auch Kyler Fackrell mal ein paar Sacks machen kann in der Theorie. Denn die O-Line ist nicht überragend der Dolphins, wenn man das freundlich ausdrücken will. Als Wide Receiver, die haben zumindest jetzt auch in der letzten Woche nicht gut gespielt. Schaut man sich aber mal defensiv an, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus. Sam Darnold hat zwar für 229 Yards geworfen, die ich gerade eben erwähnt habe, und für keinen Touchdown logischerweise, weil die Jets nur 6 Punkte erzielt haben. Er hat aber auch 4 Interceptions hingelegt. 4 Interceptions ist eine ganze Menge, hat sich verteilt auf 4 Leute. Und das hat dann auch natürlich letztendlich das Spiel entschieden. Wobei man sagen muss, bei 4 Interceptions nur 13-6 zu gewinnen, das ist schwach. Vor allem offensiv, denn die Defense legt dir ja quasi immer auf dem Silbertablett den offensiven Drive hin. Und wenn man es dann nicht schafft, nur bei 2 Drives, bei mehr als 2 Drives, Punkte zu holen, dann ist das Ganze nicht wirklich gefährlich. Ich glaube auch kaum, dass die Packers mehr als 20 Punkte kassieren werden. Sie müssen nur eben aufpassen. Allerdings muss man sagen, Sam Darnold hatte auch wirklich überhaupt kein gutes Spiel. Und Aaron Rodgers, vielleicht ist ein Aaron Rodgers gerade nicht in seiner Topform, die er mal vor 4, 3, 4, 5 Jahren war. Aber ein Aaron Rodgers ist besser als ein Sam Darnold. Und ein Aaron Rodgers wird, das verspreche ich euch allen, hoch und heilig, er wird keine 4 Interceptions werfen. Da können wir uns ganz sicher sein. Ich weiß nicht, ob Aaron Rodgers in seiner Karriere jemals 4 Interceptions geworfen hat. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das, wenn er es gemacht hat, nicht oft gemacht hat. Aaron Rodgers ist auch übrigens der Quarterback in der NFL-Historie mit dem besten Touchdown-zu-Interception-Verhältnis. Das heißt, für seine sehr vielen Touchdowns hat er nur sehr, sehr wenig Interceptions geworfen. Net Yards gepasst haben die Dolphins für 104 Yards. Schauen wir uns das Ganze mal defensiv an, was sie da auf die Reihe gestellt haben, die Miami Dolphins. Dann haben sie insgesamt 38 Tackles erzielt, was eine ganz gute Leistung ist. Sie haben 4 Sacks und 4 Interceptions gefangen, 8 Passes deflected, keine Forced Fumbles oder so, aber 7 Tackles Verlust und 7 Quarterback Hits. Das ist eine ordentliche Leistung. Da müssen die Packers ein bisschen, die O-Line muss vor allem um Byron Bell, der sollte sich ein bisschen steigern, dass da nicht allzu viel Druck kommt. Aber wenn ich jetzt mal ehrlich bin, die Offense der Packers hat jetzt immer noch einen Marcus Valdes-Scantling, der jetzt gerade diese Saison schon 200 Yards-Spiele hat, schon einige Yards diese Saison einfach auf dem Buckel hat. Equanimous St. Brown wurde erst neulich von Aaron Rodgers verteidigt, als er den Pass fallen gelassen hat, gesagt, er ist ein Rookie, das passiert einfach mal, das ist jetzt nichts Dramatisches, muss man sich keine Gedanken drum machen. Deswegen denke ich, dass die Offensivpower der Packers zwar gerade nicht sehr gut ist, gegen die Patriots auch nur zu 17 Punkten geführt hat und man sich darüber definitiv Gedanken machen muss, aber gegen die Dolphins, ich weiß nicht, wieso die dieses Spiel gegen die Jets gewonnen haben. Die haben dieses Spiel nur gegen die Jets gewonnen, weil die Jets unterirdisch schlecht gespielt haben. Wenn die Dolphins nächstes Spiel spielen so wie jetzt gegen die Jets und wenn die Packers so spielen wie gegen die Patriots, dann werden die Packers das garantiert gewinnen und weitergehen zum nächsten Spiel gegen die Seahawks. Da muss, glaube ich, sehr viel passieren, damit die Dolphins, die gerade zwar generell nicht schlecht sind, aber die schon immer wieder ihre schlechten Phasen haben, um gegen die zu verlieren. Deswegen rechne ich auch mit einem großartigen Sieg. Und zwar, ich würde tippen ein 31-16 für die Packers. Es ist ein deutlicher Sieg, wo ich jetzt voraussage, fast doppelt so viele Punkte. Aber ich glaube, dass das realistisch ist. Ich hoffe, dass jetzt Aaron Jones mal ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Die New York Jets sind insgesamt auch nur für 80 Yards gerusht. Die Rushing Defense der Dolphins ist auch nicht so schlecht. Ich hoffe aber mal, dass Aaron Jones jetzt endlich sein 100-Yards-Spiel auf die Reihe bekommt. 15 Mal einen Ball kriegt, das ist wieder mein Minimum. Ein Touchdown macht, das wäre sehr schön. Und ansonsten wird MVS wieder hoffentlich jetzt mal auch mal wieder einen Touchdown fangen. Und Equanimous kann auch noch ein paar Yards machen. Neben Devontae Adams, den sie sicher wieder decken werden, weil sie haben ja gesehen gegen die Patriots, es funktioniert ganz gut. Was man natürlich auch sehen muss, ist, dass dann andere Spieler frei werden. Und ich glaube, dass die Rookies und Jimmy Graham sowie gegen die Patriots ein deutlich besseres Spiel haben werden. Ist jetzt wieder gleiche Division wie die Patriots, gegen die wir spielen. Und ich hoffe jetzt einfach mal auf einen Sieg. Ich denke mal, dass wir das Spiel gewinnen werden. Und deswegen melden wir uns nächste Woche nach einem Sieg mit hoffentlich wieder mehr Leuten als jetzt, wo ihr mit mir alleine vorlieb nehmen musstest. Deswegen sage ich jetzt mal einfach Tschüss. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr seht das Spiel um 22.25 Uhr, soweit ich weiß. Gibt es mit dem Game Pass zu sehen. Und danach, das weiß ich noch nicht, das weiß wahrscheinlich noch keiner, gibt es vielleicht auch noch als Zusammenfassung in The Zone. Im Free-TV bei Pro7 Max wird es nicht gezeigt und es wird auch nicht im Stream gezeigt auf ran.de. Deswegen müsst ihr vielleicht, wenn ihr keinen Game Pass habt, mit den Highlights vorlieb nehmen, die von der NFL kurz nach dem Spiel zur Verfügung gestellt werden. Oder ihr holt euch den Game Pass als Probe-Abo für eine Woche. Den gibt es jetzt übrigens, ohne jetzt Werbung zu machen, zum halben Preis bis für den Rest der Saison, weil jetzt die Hälfte von der Saison rum ist. Also, damit verabschiede ich mich bis nächste Woche. Wünsche euch eine schöne Woche und tschüss.